Die Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jajusibonak berief die nationale politische Versammlung der Studenten für Rücktritt der Bakune-Regierung, die aus den Studentenräten der 82 Universitäten und aus 51 politischen und gesellschaftlichen Studentenbewegungsorganisationen in Südkorea besteht, am 20. Februar auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul eine Pressekonferenz ein und forderte den Rücktritt der verräterischen Regierung. Die Organisation machte auf der Pressekonferenz bekannt, als ein Vormeeting vor der Generalkundgebung der Bevölkerung am 25. Februar eine Generalkundgebung der Studenten zu veranstalten. Sie veröffentlichte die Kampfaufgaben der Studenten, darunter Rücktritt von Park Geun-hye und Hwang Kyo-an, Klärung der Ursache des Untergangs vom Schiff Seoul, Abschaffung der staatlichen Lehrbücher, Zurücknahme der Stationierung vom amerikanischen Raketenabwehrsystem THAAD und Annullierung des südkoreanisch-japanischen Übereinkommens über Sexsklaverei. Wie die südkoreanische Internetzeitung Samsaesang meldete, hielt die nationale außerordentliche politische Versammlung der Professoren und Forscher Südkoreas auf dem Gwanghwamun-Platz ein Meeting für Amtsenthebung von Park Geun-hye ab.